Aber sag hier und eine Ekstase, ich glaube, ich mag sie, Baby. Gestern wollte ich ihre Nummer, doch sie war der richtige, mein Tigra, Tigra. Heute treff ich einfach nur auf Blitzerbälle aus, sie ist Tigra, Tigra. Also sind die wieder, wieder, doch sind ja nie wieder, wieder. Wieder mehr Kacke, bis wieder. Genau das hier werde ich tun, genau, bis sie wieder da. Der Bruder hat überfliegen die Stadt. Der Mann, schau mal, der Schütt, Liebe ist das. Immer bereit für Randale, das Team ist am Start. Ah, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. Wir kontrollieren, Team Platin, wir kontrollieren. Einfach drin, wir kontrollieren. Die Polizei kommt, wir kontrollieren. Das Krokodil, wir kontrollieren. Am Kopf des Team, wir kontrollieren. So viel Probleme, wir kontrollieren. Wir kontrollieren, wir kontrollieren. Gase, ich vertraue auf die Bande. Kaufe die Frau von der Stange. Glaub mir, mein Kopf an der Tanke. Es dauert nicht lange, ich hau dir ne Flanke. Wir kontrollieren das Geschäft. Weil jedes Lied ist ein Hit. Sehen nur noch lilanes Cash. Und ich bring meine Skimaske mit. Gestern kamen wir nicht in den Club und heute spielen sie unsere Lieder, Lieder. Früher nicht mehr Geld für eine Mische, heute schenken sie ein Lieder, Lieder. Wir laufen auf Biber, Biber. Jeden Tag immer wieder, wieder. Glaubst du, wie es geht? Auch dieses Jahr sind wir die Gewinner. Wir sind wieder da. Der Roller hebt ab, wir überfliegen die Stadt. Hör mir der Mann, schau mal, der Schütt, Liebe ist das. Immer bereit für Randale, das Team ist am Start. Ah, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. Wir kontrollieren, Platin, wir kontrollieren. Einfach drin, wir kontrollieren. Die Polizei kommt, wir kontrollieren. Das Krokodil, wir kontrollieren. Am Bob, der Spiel, wir kontrollieren. So viel Probleme, wir kontrollieren. Wir kontrollieren, wir kontrollieren. Weißt du, morgen ist es uns gestern schon egal. Ey, wenn wir wollen, dann ist es besser jeden Tag. Alle sagen, nimm mal besser jetzt nicht an. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Doch wir heben ab. Ja, wir sind wieder da.